Bayern 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Die Straße. Ich bin gekommen. Ich bin herabgestiegen. Von dieser Stadt, von dieser Straße zu berichten, von ihrem unerhörten Tun. Soll ich alles davon berichten oder lieber schweigen? Von diesen Frauen, die alle Schliche kennen, aber davonschleichen tun sie sich deswegen noch nicht. Sie setzen sich in Szene, wo sie keine Bühne für sich finden, damit man sie dennoch sieht. Sie gehen aufrecht, als wären sie richtige Menschen. Die Stadt. Ich bin wie Pentheus. Ich höre. Ich höre von den unerhörten Auswüchsen in dieser Stadt. Deshalb bin ich gekommen, weil angeblich die Frauen ihre Frauenhäuser verlassen haben, um einzukaufen. Der Überfall. In der ganzen Welt war nichts so schön wie mein Geschäft. Dort ging nämlich alles nach meinem Kropf. Der ist jetzt ab. Ohne den geht gar nichts. Nicht einmal eine Verbeugung. Das war das Allerschönste. In der gesamten Straße und auf der insgesamten Welt. Das Geschäft. Nichts war so schön wie mein Geschäft. Und wenn man es ansah, hörte man geheimnisvolle Musik. Nicht von dieser Welt. Die Straße. Die Stadt. Der Überfall. Hörspiel von Elfriede Jelinek. Teil 1. Mosi als Salome. Ich habe gehört, es gibt jetzt eine Satzung im Gesetz, dass man Orgien feiern muss. Es geht nicht, dass man auf den Bergen herumschwärmt. Oder einfach nur glücklich ist. Es geht nicht, dass man sein Leben führt an der Hand, weil es immer wieder weg möchte von einem. Es geht nicht, dass man gar nichts macht. Es zieht und zerrt an einem. Man muss sich hinaufschwingen. Wir haben ein Gesetz und das heißt Orgie. Früher musste man sich für die Orgie ausziehen. Als junger Mann kann ich mir das leisten. Aber heute muss man sich einkleiden. Sie tragen eigenwillige Hemden, Hosen und Schuhe, denn hier zählt Ihr eigener Wille noch was. Und das kriegen Sie alles hier. Ja, genau hier. Sie wollen sich vergrößern? Dann können Sie mit dem, was Sie hier bekommen, an sich anbauen. Kleidung hat immer einen Zeitbezug, kein Zweifel. Doch das, womit Sie sich beziehen, ist nicht mehr zeitgemäß. Sie sind festgefahren. Setzen Sie sich erneut in Gang. Diese Kleidung, mit der Sie eine Art von Willen ausdrücken, zumindest glaube ich das, wenn ich Sie so anschaue, ersetzt Ihren eigenen Willen auch wieder ganz großartig. Das trägt alles meinen Stempel. Immer meinen Stempel. Nur die Blüte war stets eine andere. Die Mode ist ja Abwechslung. Mit dem Stempel hätte ich auch vorsichtiger sein sollen. Dann hätte ich nicht auf alles drauf tun sollen. Die Straße. Genau diese Straße muss es sein, in die man sich hineindrückt. Hier konzentriert sich alles. Nur ich bin unkonzentriert und kaufe mir etwas, das an mir nicht so aussieht, wie es aussehen sollte. Und wie es schon ausgesehen hat. In dieser Straße hast du kein Rückgaberecht. Wenn diese Schuhe von Jimmy Choo dir nicht passen, dann passen sie eben nicht. Rückgaberecht ausgeschlossen. Wer würde Schuhe tragen wollen, die du schon angehabt hast? In solchen Läden gibt es kein Umtauschrecht. Und genauso wenig kannst du dich selbst umtauschen. Das ist ein großer Auftrag an mich, es den Menschen schön zu machen, ihre nähere Bekanntschaft zu machen. Und wenn die Menschen mächtig sind, dann auch unter ferner Liefen. Das akzeptiere ich gern, dieses Laufen. Hauptsache, ich bin dabei, mitten unter ihnen. Die Stadt. Du warst zu oft in dieser Stadt und hast was gemacht? Nichts hast du gemacht. Das will die Stadt vielleicht nicht, dass du nichts tust. Einfach nur da bist. Das gönnt sie dir nicht. Sie will gar nicht angeschaut werden. Und sie weiß auch warum. Sie will nicht, dass du herumschlenderst, Auslagen anschaust. Die Stadt will das nicht. Obwohl sie es bei so vielen will, denn die kaufen ja ein. Du kaufst meistens nichts oder zu wenig. Aber wenn doch, Dann bist du immer ganz glücklich. Dieses Glück will die Stadt nicht mit dir teilen. Sie will allein das Glück haben, dich ein- und dann abzukassieren. Genau das, was auch ihre Geschäfte wollen. Sie will dein Geld mit dir teilen, aber nicht dein Glück. Hans im Glück war glücklicher, der hat wenigstens gleich alles verschenkt. Das solltest du auch tun. Du solltest ihr sofort und unverlangt alles geben. Alles, was sie will. Ihr alles aushändigen, ihr alles geben, auch den Rest. Ja, sei einmal großzügig. Gib ihr den Rest. Gib dieser Stadt endlich den Rest. Sie strengt sich doch ganz besonders an, dich glücklich zu machen, damit sie auch das mit dir teilen kann. Ich weiß, ich habe vorhin das Gegenteil behauptet. Beides stimmt. Die Stadt will alles und alle glücklich machen. Aber auch das Gegenteil. Aber sie ist nie mit dir fertig. Sie macht dich fertig. Aber fertig mit dir ist sie noch lange nicht. Das ist die Aufgabe dieser Straße. Sie sollen kaufen, was sie schon haben. Nur anders. In anderer Form, mit neuem Inhalt. Sie sind dran. Sie sind drin. Es wird ihnen etwas anderes gezeigt, das sie kaufen sollen. Sie sollen es jedoch nicht erkennen als etwas, das sie bereits haben. Was motiviert sie dazu? Bitte, sagen Sie es uns. Den warmen Wintermantel? Den Parker? Oder den leichten Blouson? Blouson? Nein, so ein Wort verwendet man heute nicht mehr. Oder doch? Muss ich nachschlagen. Wie nennt man das heute, eine den Körper umspielende, doch nicht efeuhaft umklammernde Jacke? Wie sagt man dazu? Die will ja auch spielen. Ob sie das also tragen sollen oder was anderes? Ob ihr Körper so ist, dass nichts ihn umspielen muss, sondern alles mit ihnen spielen darf, aber kein Spiel mehr hat, weil es so eng ist? Na, Sie können es sich leisten. Bei Ihrer Figur. Aber die kann man doch korrigieren. Man kann sich eine andere machen lassen. Das sagt man heute alles nicht mehr, ich weiß. Ich weiß nicht mehr, was man heute sagt. Muss nachschauen. Was ist heute angebracht? Was soll an Ihnen angebracht werden? Das Alter spricht aus mir. Ich versuche da Dinge zu bestimmen, die längst vergangen, in Wahrheit aber nur in der Zeit stecken geblieben sind und seither ruhen. Ausgerechnet in mir. Ich versuche, sie aus dieser Ruhe zu bringen. Die liegen eh nicht gut. Es geht nicht. Ich fasse mich selber nicht. Naja, meine Kleidung fasst mich noch. Ich aber nicht sie. Erkennen Sie sie wieder? Die Vergangenheit? Dafür sind sie da. Dafür haben wir sie ausgewählt, dass sie die Vergangenheit kennen, die wir noch nicht haben, die ich nicht habe. Oder nur wenig davon. Ein junger Mann braucht auch noch keine. Die zieht er sich später an. Er kann noch alles tragen. Ich höre in der Luft ein Rauschen, wie von Flügeln. Oder Flügen. Oder sind das endlich Engel? Mama, bist du's? Dabei tritt der Tod lautlos von hinten an mich heran. Ich umklammere meinen Speicher, mein Gedächtnis, was ich schon alles gesehen und woraus ich auswählen kann. Das Dicke und das Dünne, das Fadenförmige und das Gemischte. Manches schließt einander aus. Ich schließe es absolut aus, einmal ein tief ausgeschnittenes Kleid zu tragen, obwohl ich es mir leisten könnte. Glauben Sie mir, ich habe einen schönen Oberkörper, immer für mein Alter gerechnet, wie dieser Röntgenbefund aussagt. Und die MRT sagt genau dasselbe, die sind sich einig. Ich bin zum Tragen dieses Oberkörpers berechtigt. Zumindest, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, hat man mir das versichert. Aber versichern würde man ihn nicht mehr. Ich meine bei allem, was ich sage, immer mein Alter mit eingerechnet. Und eigentlich ist Mode ja Rechnen. Es rechnet in ihr immer eins mit dem anderen und wird dabei oft fallen gelassen. Aufgerundet oder abgerundet wie der Körper nicht. Auf den hat man, egal was man ihnen sagen mag, nur wenig Einfluss. Es gibt bei der Kleidung Verknüpfungen von Gattung und Variante, die generell ausgeschlossen sind. Zum Beispiel summ, summ, summ, Bienchen, summ herum, summa summarum schließt ein fadenförmiges Element wie Spaghetti-Träger. Würde ich niemals tragen, habe ich früher, mache ich nicht mehr, obwohl ich könnte. Man kann alles, wenn man nur will, man sollte es aber nicht tun. Die Variante der Form aus, weil ein Faden keine Formen haben kann, nicht wahr? Klar. Frau Spinne wird jetzt beleidigt sein, doch ich sage, ein Kreis kann nicht lang sein. Eine Länge kann kein Kreis sein. Und so schließt sich der Kreis, ohne je einer zu sein. Die Straße. Unverstört und bar aller Vernunft. Die Straße ist nicht bar aller Seitenwege, die auch noch einiges zu bieten haben, eile ich dahin, um mich den schönsten Frauen dieser Erde anzuverwandeln. Ich habe alle ihre Fotos und gehe in ihre Richtung. Ich kann nicht so sein wie sie, aber ich kann es mir vorstellen, wenn ich das Teil nachher zu Hause gleich wieder an- und ausprobiere. Es ist eine unendliche Annäherung, die nie im Sein mündet. Achill und die Schildkröte, so ist das. Das Sein ist und bleibt, egal was man anhat und womit man sich schmücken mag, in höchster Not, es bleibt immer gefährdet. Es bleibt das Gefährdete inzwischen. Oh nein, da probiere ich lieber mal das Zwischendurch. Vielleicht schaffe ich es ja für 2 Minuten. Genau hier. Zwischendurch das Zwischendurch, um dem inzwischen zu entgehen. Wie diese Frau zu sein. Ja, die. Wenigstens für kurze Zeit. Für das Sein habe ich keine Zeit. Ich möchte ja jemand anderer sein, zum Beispiel die Frau auf dem Foto. Dann wäre das Sein bei mir ein ewiges Inzwischen in einer Art Zwischenspeicher, den man jederzeit wieder aufrufen kann. Doch das geht nicht. Ewig geht gar nicht. Denn inzwischen habe ich etwas anderes zu tun und zu tragen. Wer ist da bitte? Ist da jemand? Melden Sie sich. Ich bin im Inzwischen und suche das Dazwischen. Zwischen dieses Bild und meinen Spiegel klemme ich mich hinein wie eine Notiz, die ich noch lesen muss. Das winzige Stück, das fehlt. Ich weiß schon. Sie werden sagen, mir fehle so ziemlich alles. Stimmt. Ich habe diesen Zwischenbereich nun mal geschaffen. Er hält, solange mir der neue Rock gefällt, das wird erfahrungsgemäß nicht lang sein, und es wird nur in diesem Bereich für mich gelten, nur für mich. Und dort können Sie mich jederzeit anrufen, aufrufen oder sonst wie erreichen. Was machen Sie denn da? Ihr Rock? Ah, so. Ja, der Überfall. Was wird geschehen? Ich weiß, es wird etwas Schreckliches geschehen. Ich weiß das, weil es nämlich bereits geschehen ist. Da kommt mein Tod ja schon. Das habe ich auch nicht gewusst, nicht vorher jedenfalls. Einer, den ich für eine Nacht zu meinem Liebling erkor. Der soll nicht mal schön gewesen sein. Also für mich war er es. Von meinem kleinen Laden haben das auch viele behauptet, die jetzt genauso tot sind wie er, wie die Straße. So viele seither tot. Die Augen des Todes sind von allem das Schrecklichste. Er hat mich von hinten erdrosselt, der Jüngling. Deshalb musste ich seine Augen nicht sehen. Es hat sich in meinen nichts gespiegelt. Nichts sah ich in meinem Tod von ihm. Kein Anblick als letzte Belohnung. Sie haben ihn trotzdem gefunden. Die Stadt. Hier steht es. Diese Stadt ist anders. Das sagt jede zweite Stadt von sich, aber diese sagt es, dass keiner mehr hören mag, besonders laut und besonders oft. Hier, es steht sogar in der Zeitung. Das geht nicht zusammen. Das geht nicht. Was anders ist, gehört nicht in diese Stadt hinein. Also, ich bin so erschrocken über diese Stadt, das kann ich Ihnen sagen. Zuerst eigentlich nicht, später schon. Ich habe geglaubt, sie zu kennen, aber was ich gekannt habe, war nur ihre Fassade. Kein Wunder, sie besteht ja daraus, die Stadt, aus Fassade. Aber dahinter, der Hintern dahinter, der ist entsetzlich. Und das dazwischen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und das werden Sie auch nie sehen, denn das zeigt sich nicht. Das zeigt sich nur denen, denen sie gehört. Man hat mir mein Lebensrecht abgeschnitten, bloß weil ich recht leben wollte, mit euch. Aber manchmal auch ohne alles, nur mit den Knaben, die mir so lieb waren. Denn ohne Liebe geht es nicht. Ihr habt es mir nicht erlaubt. Ich durfte nicht ich sein. Man hätte mich mir verboten. Niemand darf es wissen. Alle werden es erfahren. Was erlaubst du dir, wird die Stadt, die Straße fragen. Dabei habe ich nichts zu erlauben. Und ich erlaube mir alles. Man erlaubt mir ja doch nichts. Ich wurde bestraft in meinem silbernen Seraphim, mit dem ich über die Straßen gleite. Langsam. Mein Todesengel, dieses Auto. Ich halte Ausschau. Wo denn? Was denn? Wo finde ich denn meinen Mörder? Ich muss ihn suchen. Andere haben ihn auch schon gefunden, ohne gesucht zu haben. Den Namenlosen, der sie beendet. Nein, den Namen habe ich mir nicht gemerkt. War nicht nötig. Wahrscheinlich wusste ich ihn gar nicht. Dafür war keine Zeit. Ein seltsamer, fremder Name, glaube ich zumindest. Ich habe mich gefragt, mich nur an das Aussehen gehalten, obwohl ich fremde Worte hübsch finde. Rendezvous nach Ladenschluss. Nehmen Sie vom Menschen das Fleisch weg, dann haben Sie mich, die Seele des Ganzen. Ich bleib übrig, inzwischen nur mehr als Hauch, die Seele dieser Straße, ausgehaucht. Im schwarzen Anzug werde ich auf der Empore vor meinem Schlafzimmer liegen, mit einem schwarzen Kabel um den Hals. Hinter der verschlossenen Schlafzimmertür wird mein Hundchen unaufhörlich bellen. Später wird sie ihre Memoiren schreiben, meine süße Daisy. Es wird eine ungeheure Belastung für mich werden, tot zu sein. Das sehe ich jetzt schon. Aber was bleibt mir übrig? Was bleibt von mir übrig? Tot. Mein Kehlkopf mitsamt Zungenbein und Adamsapfel gebrochen. Dabei habe ich so gern geredet. Mein schöner Kopf, das Haar stundenlang geföhnt, mit Klammern in Form gesteckt, es sträubt sich noch gegen das Beeinflusstwerden von außen. Dann geföhnt, so gehört es sich. Heiß muss man sein, man darf nicht kalt sein. Später fast alles durch Kunst und Gewerbe, ich meine Gewebe, ersetzt. Kopf abgebrochen, unten am Kehlkopf gebrochen, mein Sprechen gebrochen, meine Rede abgerissen, meine Seele von hinten, beim Angriff von hinten einfach herausgefetzt. Sie war nicht drauf gefasst, wollte noch in meine Straße, wollte noch raus, einmal geht noch, aber sie wurde abgebrochen, wie Kehlkopf und Zungenbein. Denke so, Seele. Nein, die denkt nicht mehr. Seele, oder wie man sie sonst nennen will. Da nützt einem ein Erwerbssinn nichts. Man ist machtlos. Es bleibt nichts übrig. Wie das Nichts benennen, das nach mir geblieben ist. Das, was von mir übrig geblieben ist. Nichts. Angriff von hinten. Knacks. Jetzt ist es herausgekommen. Mein wunderbares Haar, seit längerem bereits eine Perücke. Bin ich deshalb nicht lebenswürdig, liebenswürdig, dieser Straße nicht würdig? Im Gegenteil, mein Kehlkopf, mein Zungenbein werden in einem Plastiksackerl, das ich persönlich für meine Accessoires nicht geduldet hätte, ins Gericht getragen. Mein Haar nicht. Nicht ins Gericht. Ich meine, bitte gehen Sie mit meinem Haar nicht zu hart ins Gericht. Das ist doch gar nicht meins. Nicht mehr. Das muss doch nicht auch noch vor Gericht, oder? Ich bin nicht der Angeklagte. Oder doch? Nein. Mein Glück. In dieser Stadt bedeutet ein Bedeutender gar nichts. Wenn ich bedenke, wer alles hier gewohnt hat. Und keiner bedeutet etwas und keiner hat etwas bedeutet, außer erst Koch oder beim Fernsehen. Am besten Koch beim Fernsehen. Oder man ist jemand, den man so lange anschauen muss, bis man seine Bedeutung erfasst hat. Dafür wird er einem jeden Tag gezeigt. Dieser Mensch bedeutet einerseits etwas, aber andererseits bedeutet er gar nichts. Ist so. Klar ist es auch, weil ein Bedeutender in dieser Stadt sofort unbedeutend wird. Dafür sind andere bedeutend, die nirgendwo sonst was bedeuten würden. Oh nein, die Bedeutenden hier kennt man woanders gar nicht. Ein entsetzlicher Gedanke, wenn auch sehr allgemein gesagt. Ich sage halt, was mir einfällt. Es ist ja jeder bedeutend, der weiß, was etwas bedeutet, für wen auch immer, den für bedeutend erklärt. Hauptsache, sie werden erkannt, was ihren Wiederverkaufswert steigert. Und zwar an dem erkannt, was sie sich in dieser Straße gekauft haben. Man erkennt sie an ihren Kleidern, Schuhen und Taschen, vor allem Taschen. Daran werdet ihr sie erkennen und erkennen sie sich gegenseitig an. Mein Kehlkopf, mein Zapferl im Hals, verstehst? Zerbrochen von so einem Burschen, von einem jungen Mann, den ich begehrte. Vielleicht zu sehr. Leider zufällig gerade an meinem Todestag. Falscher Tag. Dieser Tag ist für beinahe jeden immer falsch. Was für ein Zufall. Ich hätte mir einen anderen Tag und einen anderen jungen Mann aussuchen sollen, da ich mir auch in guten Zeiten das Verständnis für meine Mitmenschen bewahrt habe. Hier können Sie das nachlesen. Ich hätte es wissen müssen. Man hat mich gewarnt. Die paar, die es wussten, haben mich gewarnt. Habe ihm mehr versprochen, als ich geben wollte, dem Burschen. So war das immer mit mir. Doch mein vielversprechender Laden hat auch immer mehr gegeben, als er hatte. Allein die Krawatten. Allein waren die nicht, dafür habe ich gesorgt. Die waren das meiste. Fragen Sie mich nicht, wovon. Mein ganzes Leben gehörte ihm. Meinem herrlichen, lieben Modeladen. Doch ich konnte nicht mehr tun, was er von mir begehrte. Ewig da zu sein für ihn. Das kann niemand. Außer meiner Mama. Immer für jemand da sein. Ich bleibe dabei. Es werden immer nur bekannte Menschen gezeigt, obwohl man die ohne dies bereits kennt, weil die Stadt ja so menschlich ist. Wenn auch nur zu den ihrigen. Das sind sowieso immer die Besten. Man sieht das auch im Bild. Meine Wahrheit ist, dass so viele tot sind. Das war sie schon immer. Als einzige. Die tote Wahrheit im Bild. Und ihr Wille ist Gewalt. Dass diese Stadt in einem einzigen Mann gestorben ist, das ist wahr, weil ich es sage. Sie wissen ja gar nicht, was das für ein Mensch war. Sie haben ihn ja nur von außen gesehen. Sie fragen sich sicher, wo in dieser Stadt ein solcher Mann anzutreffen war. Sie erinnern sich nicht, weil sie sich nie an etwas erinnern wollen. Ich glaube, dieser Mann ist jetzt ein Engel. Ich habe keine Beweise, aber ich weiß es. Früher geäußerte Meinungen dazu haben ab sofort keine Gültigkeit mehr. Das sind Berichte aus der Vergangenheit. Allerdings nicht über sie. Moment, nein, ich beginne neu. Bin aber jetzt schon ermattet. Ich fasse es nicht. Dieser Engel. Dieses Gespenst. Bitte. Wie äußert es sich? Wie erscheint es? Um wie viel Uhr können wir mit ihm rechnen? Etwa auch am Marienplatz? Wie alle? Die Seele der Stadt, jetzt tot. Die Stadt als Ganzes, als schwebendes Gemeinwesen, lebt auch nicht mehr. Sie weiß es nur nicht. In meinem eigenen Land herrschte Zartheit. Vielleicht zu viel davon. Die Menschen sollen sich freuen. Doch dies privat für die Normalveranlagten. Das alles ist hier im Übrigen ungültig. Hören Sie dennoch zu, mein kleiner Laden, ein Lastgeschöpf. Und endlich trägt er sich selbst in die Unendlichkeit. Wissen Sie, ich reise mit meinem Modeschöpfer, sagte man von mir, wenn ich mit den Großen, den Gewaltigen mitdurfte. Der Schöpfer war nämlich ich. Meine Mama, meine Gebieterin. Wer kann das nachvollziehen? Nur ich. Da wurde nichts Fadenscheiniges geduldet in diesem hinreißenden Laden, doch der Vorhang meines Tempels riss entzwei. Kein Gott kam heraus und keiner ging mehr hinein. Nur ich, mein eigener Gott. Dort mein Rolls, genau vor dem Geschäft. Wo hätte man je solche Feinfühligkeit gesehen, mit der ich Mama und meinen Stoffen begegnete? Mama, sie schuf mich. Aus meinen Stoffen schaffe ich etwas, dabei immer äußerst lebhaft, ob im oder vor dem Geschäft, immer aktiv, auch im Sinking. Diese Fotos, alles offen, alles zur Ansicht freigegeben. Und die passenden Ansichten gibt es auch dazu. Sie ist eine Legende, diese Offenheit. Das ist das gute Recht der Stadt. Sie hat das Recht der Verletzung Fremder. Sie hat das Recht der Gewaltenteilung. Aber die Gewalt teilt sie nie. Sie ist ein Meer, das ich eben nicht teilen will. Doch gleichzeitig begibt sie sich an die Verwahrung des Offenen, aber auch dessen, was sich gegen die Offenheit dann wieder verwahrt. Ja, beides. Sie kann ja über alles verfügen, indem sie das verfügt. Sie verfügt ja über alles, was dazugehört. Da gehört etwas dazu. Die Stadt ist gleichzeitig ihr Gegenteil. Eine Nichtstadt, ein Stadt. Negativ, doch die Zeit der Negative und des Negativen ist vorbei. Hier wird alles gespielt und, noch wichtiger, vorgespielt. Die sich hier aufspielen, werden von der Stadt den anderen immer wieder vorgespielt. Eine Endlosschleife. Nicht wie die Krawatten eines bestimmten Toten, an den ich jetzt denke, die ein Ende hatten, obwohl es eigentlich zwei Enden waren, wie bei der Wurst. Nicht einmal ein einziges Ende ist erwünscht. Und dieses Ende hätte schon gar nicht kommen dürfen. Meinen Tod? Den könnt ihr nicht aushalten. Wahrscheinlich, weil er nicht live dabei wart. Ihr hättet bei meinem Begräbnis ins Fernsehen kommen können, auf ewig. Ihr hättet euch bei meinem Begräbnis im Fernsehen sehen können und damit euer Leben ausdehnen über die Stadt und die Welt. Hey, Moment mal. Wieso ist das ein so langer Moment? Ich bin es doch. Ich habe gerufen. Schauen Sie sich das Foto ruhig an. Schauen Sie mich an. Dann wieder das Foto. Dann wieder mich. Und Sie werden sehen, es geht nicht. Was auch immer, es geht nicht. Die Frau auf dem Bild schaut aus, als gehörte sie ganz sich selber und als könnte der Rock, den sie da trägt und den auch ich mir gekauft habe, genau den gleichen. Doch ich schaue ihn mir lieber auf dem Foto an als auf mir. Als könnte dieser Rock auf dieser Straße einen Eindruck hinterlassen. Keine andere käme je dafür in Frage. Denn in der Kleidung stecken ja leider Menschen, ist der Nachteil. Das schaffe ich nie zu erreichen, dass dieser Rock an mir so aussieht wie an der Frau auf dem Foto. Nie, nie, nie. Tausend Dinge sprechen dagegen, obwohl der Rock jetzt mir gehört. Genau der gleiche. Aber nicht dieser. Dieser an der anderen Frau wäre vielleicht besser für mich gewesen. Obwohl er ja genau der gleiche wie der andere gleiche ist. Desgleichen die Bluse dazu. Die kann ich durch eine ersetzen, die ich schon habe. Das merkt kein Mensch. Leider merkt aber jeder, dass ich nicht die Frau auf dem Foto bin. Dass ich mir also den Rock ganz umsonst gekauft habe. Weil er keinen anderen Menschen aus mir machen kann. Obwohl er mir jetzt gehört. Also ich möchte mir nicht gehören, wenn ich der Rock wäre. Jedem aber nicht mir. Jeder aber nicht mir. Weg von mir. Weg. Da hilft nur eilige Flucht. Ich muss morgen oder übermorgen oder nächste Woche unbedingt noch zu Dior, zu Chanel, zu dem, was einmal Valentino war und jetzt nur noch so heißt. Ich muss dorthin eilen, um zu überprüfen, ob dort was ist, das mir gehören und aus mir eine andere machen könnte. Ja, wo ich doch so unzufrieden bin mit mir. Die Straße. Straße, nach deinem Leib habe ich gehungert. Und jetzt ist alles fort. Oh mei, die Birne kaputt. Die muss ich noch auswechseln. Fast schon jeden Tag eine auswechseln. Glump. Das war ein Fehler. Jeden Tag sollte man nicht wechseln wollen. Aber man muss. Das war nötig. Was soll ich jetzt tun? Verachtest du mich, Straße? Verachte du mich wenigstens nicht. Fahr nicht weg, während ich begraben werde. Bleib wenigstens noch so lang. Wo sollte mein Sarg sonst herumfahren? Das kannst du doch für mich tun, Straße, sonst würde es mir furchtbar wehtun. Ich hab dich so geliebt. Dann kannst du gehen, Straße. Die Keilhose. Endlich gibt es sie wieder. Ich habe meine alten aufgehoben und von einer Sammlerin sogar welche dazu gekauft. Weil diese Keilhosen einfach großartig sind und jeder Figur schmeicheln. Vor allem einer, die es nötig hat, auch wenn sie das gar nicht weiß. Das sind Schmeicheleien, auf die Sie hören sollten. Tun Sie eh, ich weiß, am liebsten hören auch Sie wie jeder Mensch auf Schmeicheleien. Also hören Sie zu, was diese Hose in dieser Form und keiner anderen Ihnen zu sagen hat. Denn in einer anderen Form würde sie zu Ihnen sagen, dass Sie unerträglich um den Bauch und die Hüften spannen. Die beiden. Am Arsch sowieso. Wo haben Sie dieses Waffengerät Arsch denn gekauft? Und vor allem, warum? Bei einem Waffenschmied? Überflüssiges Jagdgerät, das denn? Er wird Sie trotzdem ficken. Er braucht Ihren Arsch ja nicht anzuschauen. Dort geht es rein und wieder raus und aus. Diese Spannung, unerträglich, das schaut ja entsetzlich aus. Jeder fällt tot um sofort, wenn er das sieht. Aber diese Keilhose ist eine Schmeichlerin. Schön. Sie schmeichelt Ihnen, genau wie der Pulli. Sie können beiden ruhig zuhören. Es wird Ihnen nichts sagen, denn die sind stumm. Die sprechen nicht, aber schmeicheln, das können Sie. Sich anschmiegen. Ich sage es noch einmal, diese Hose oder keine. Gut, dann also keine. Denn in meiner Größe gibt es sie leider nicht. Mama, jetzt wird sich unser Leben ändern. Oh mein, meine Mama. Ist ja auch tot. Mutterliebe durften viele gar nicht erfahren. Meine Mutter war klein, aber oho, Obacht, die habe ich geschaffen und sie hat mir immer gefolgt. Das nur nebenbei. Schon länger ist sie tot. Der Abschluss ihres Lebens wurde würdevoll gestaltet. Für meins ist dann nichts mehr übrig geblieben. Mir hätte mein Ende auch schön gestalten sollen. Es war ja keiner da, der etwas davon verstanden hätte. Ein schönes Geschäft. Aufgelassen, wer anderer drin. Jetzt ist das auch noch hin. Nach jahrzehntelanger Mühe das Geschäft auch tot. Ich wollte das so, wollte es ins Grab mitnehmen. Das ist zwar bedenklich, aber ich habe das vorher gut bedacht, von allen Seiten. Es hätte mein Grab werden können. Ach ja, das Grab. Wie schwarz es da unten ist. Oh, mein Grab. Oh, mein. Oh nein, das hätte ich mir nie erwartet, dass es nach dem Tod so schwarz ist. Die Straße wird sich wundern, wie schwarz sie sein wird. Nach mir keine Farben mehr. Kein Karneval de Venise. Alle vornehmen Farben, alle wunderbaren Einfälle, mit denen ich Menschen zur Schönheit unterrichtete. Verbraucht. Nur noch die anderen übrig, die hässlichen, die man nur mit Erstaunen anblicken kann. Es muss schrecklich sein, in so einer schwarzen Höhle zu leben. Habe ich mir schon vorher oft gedacht. Ich weiß es jetzt. Die Straße weiß es jetzt auch. Ich weiß es. Es ist wie eine Gruft. Es ist eine Gruft. Was soll das? Glauben Sie wirklich, das steht Ihnen? Fragt der Körper fassungslos darüber, dass man ihn mit sowas einzufassen und zu fassen versucht. Mein Körper ist unfassbar anders, als er sein sollte. Das steht fest. Man gerät in die größte Verlegenheit, na das sowieso, aber auch, weil man die Worte nicht kennt. Man greift etwas an, man fasst etwas an, meine ich. Man greift ins Leere der Beschreibung. Und das Teil, das unbeschreiblich schön ist, das bläst sich da auf, als könnte es alleine bestehen. Wenn auch nicht an mir, sondern an diversen anderen Frauen. Viele sind es nicht, denen das stehen würde. Denn die vielen haben nicht die dazugehörigen Körperformen. Die haben nur ein paar von denen. Wenn man die ganze Welt nimmt, werden es schon ein paar mehr sein. Ich gehöre nicht zu ihnen. Die meisten anderen auch nicht. Also, Punkt. Ich lasse mich nicht mehr hier sehen. Wie denn? Sag sie mir, wie, und ich mache es. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Wir alle tot. Oh, mein, ist schon wieder eine Birne kaputt, sag ich. Meine kaputt. Mein Haupt auf einer Platte. Mein armer Belli. Au weh, er ist abgebrochen und wurde aufgetragen. In aller Öffentlichkeit, na, das war er gewohnt. Sie hat mein Haupt gezeigt. Nein, nicht wirklich. Nur die beiden Knorpel, die gebrochen waren. Ich war leider nicht im Ausland, als es passiert ist. Klopft an und es wird euch aufgetan. Aber ihr müsst zu den Glücklichen gehören, die noch einen Sitzplatz ergattert haben. Gatter hoch, die Menge strömt herein. Es muss immer eine ganze Menge sein, was aufgetischt wird. Etwas anderes dulde ich nicht. Kommen Sie bitte zu Tisch. Ja, Sie Schweinskopf mit Haxen, schauen Sie nur. Sie bekommen ein Stück von mir. Nehmen Sie es sich, bevor es ein anderer tut. Das sage ich zu jedem, der sich etwas von mir abschneiden kann. Niemand kann das wirklich. Jetzt ist es raus. Niemand kann sich ein Stück von mir abschneiden. Du hast dich so schön gemacht. Naja, so schön wie möglich. Das ist nicht mehr sehr schön in deinem Alter. Die Zeitschrift, ja, auch die Zeitschriften, die du immer kaufst, die nützen dir jetzt gar nichts, denn sie sind für andere, schönere gedacht. Und du fühlst dich in ihnen nie mehr zu Hause. Du findest in ihnen niemand mehr, der dir gleicht oder früher geglichen haben könnte. Du findest niemand, dem du dich anverwandeln möchtest, was du früher noch konntest, zumindest in deiner Einbildung. Du findest dich hier nicht mehr wieder und auch sonst nirgends. Es gibt dich nicht. Warum noch Kleider kaufen, um sie womöglich sogar nachts, wo man eh nichts sehen würde, probeweise über dein Nichts zu hängen? Dass man eine Bewegung nach vorn, die gleichzeitig nach hinten losgeht, wie von der Mode behauptet wird, dass man die nicht mehr feststellen kann, weil Stillstand herrscht, heißt nicht, dass die Bewegung weg ist, verschwunden, geschluckt von deinem Kleiderschrank. Das heißt nur, dass Ruhe herrscht. Und das hältst du am allerwenigsten aus. Und sie wird dir auch nicht gewährt. Mein Gott, warum habt ihr mich verlassen? Wer seid ihr überhaupt? Ich gab euch Leben, wieder, liebe Herrgott, meiner Mama. So lang ist's her. Sie ist so schön gestorben. Überall Kerzen, Musik, ihre Lieblingsmusik. Sie ist eingeschlafen, die liebe Mama. Nicht wie ich. Mein Tod hatte mit Schlafen nichts zu tun. Er war das Gegenteil. Musste ich erfahren, reichlich spät. Hätte ich gewusst, was passiert, ich wäre nicht gestorben. Ihr wart nicht da. Nicht, als ich starb, nicht einmal, als ich begraben wurde. Ihr wart nicht bei mir, ihr wart zusammen, aber ohne mich woanders. Warum habt ihr mich nicht ein letztes Mal angesehen? Das wäre absolut möglich gewesen. Ich war schön und bin es geblieben. Ich war schön, dem Hals war von außen nichts mehr anzusehen. Das sagen sie, siehe, der Herr ist gekommen, aber sie schauen mich nicht an. Sie glauben wohl, ein anderer Herr wäre gekommen, der wichtiger ist. Sie drehen schon ihre unversehrten Hälse nach ihm. Die Stadt ist schließlich eine Spaßstadt. Das weiß man, das weiß jeder, der die Zeitungen liest und die Fotos dort hinten. Nein, natürlich nicht von hinten, hinten in der Zeitung. Dahinter ist ja nichts, also da ist nichts dahinter. Trotzdem schauen. Also die Fotos mit dem letzten Schrei, letzte Seite, anschaut. Und sie will auch selber ihren Spaß haben, die liebe Stadt. Das ist nur zu verständlich. Die Stadt macht sich mit dir einen Spaß. Sie wissen ja gar nicht, was Sie an der Vergangenheit haben, indem Sie eben keine haben. Weil Sie jünger sind. Die Zeit stimmt Ihre Instrumente und plötzlich stimmt sie nicht mehr. Sie hört einfach auf. Und Sie sitzen da mit den soeben gekauften Schuhen und die gefallen Ihnen nun, da Sie sie besitzen, schon nicht mehr. Sie haben vielleicht jetzt schon überhaupt keine Zeit, egal, was die Schuhe Ihnen zu sagen haben. Ach Gott, ich habe so große Füße. Ein Unglück ist das. Aber es gibt auch da Schlimmeres. Zu kleine Schuhe. Unmöglich. Alles. Einfach alles hast du. Von allem sogar zu viel. Außer Schuhe von Jimmy Choo. Die hast du nicht. Der Überfall. Eine schreckliche Stille. Nur hier nicht. Hier redet immer noch einer. Und zwar der, der ich war. Sonst nichts mehr. Niemand mehr. Ich höre nichts. Straße? Warum sind deine Augen geschlossen, Straße, wodurch alles offen ist, wodurch deine Auslagenscheiben weit offen sind, jeden Tag außer Sonntag, wo sie durch uns belegen wie Wurstscheiben, wo unsere Augen belegt sind wie mit Leberkäse, alles offen, bereit, alles belegt, kein Zimmer mehr frei, alles voll und voll da, aber nicht hier. Erhebe deine Lieder, Straße. Deine Geschäfte sind gut bewacht, hab keine Angst. Hebe, was du hast, hebe es auf für später. Erhebe dich selbst, steh auf, du kannst dir nichts aufheben und nichts mitnehmen. Das muss alles raus. Ich sage dir, steh auf, Straße. Die Stadt. Da, Prada. Immer gut. Nicht nur als Stätte des Augenblicks, sondern als Stätte der Dauerhaftigkeit. Das können Sie noch nächstes und das halbe übernächste Jahr anziehen, bis die Jahreszeiten einander überholt haben und das Gekaufte auch überholt ist. Ach ja, diese Straße, ja schon schön. Die betont das Gegenständliche des Gegenstands, den man sich dann auch noch anziehen kann, um selbst zum Gegenstand unbedingt der Bewunderung zu werden. Du weißt, dass ich weiß. Deswegen gehst du dir ja was kaufen, um bewundert zu werden. Von wem denn? Prada wird dich natürlich wieder, jedes Mal, interessieren. Dort zerrst du mich ja immerhin. Behauptest, deine Füße hätten dich hingetragen. Die haben ganz schön zu schleppen. Prada ausgerechnet, die rechnen kann und die daher keinen Ausverkauf macht. Nie wieder, sagt sie. Sie hat es nicht nötig. Wer Prada will, soll Prada sofort kaufen oder gar nicht mehr. Die Straße. Die Straße und ich. Ein Liebespaar. Endlich. Doch sie fällt mich hinterrücks an. Das kann ich ihr nicht verzeihen, das habe ich ihr nicht verziehen. Auch wenn sie jetzt tot ist, wie ich, muss das gesagt werden. Alles wollte ich ihr geben. Die Hälfte meines Königreichs, das sehr klein ist, ein winziger Teil der Straße, die Hälfte natürlich noch kleiner, aber sie kann es haben. Ich schulde der Straße so viel. Nur wusste sie nicht, dass sie mir auch was schuldet. Sie hat nicht aufgepasst. Ich will meine Anzahlung zurück. Ich zahle doch selbst für ihre Liebe. Ich zahle für alles. Willst du diesen wunderbaren Ring, den ein König mir geschenkt hat, kannst du ihn haben. Wofür soll ich ans Kreuz geschlagen werden? Das muss man mir doch sagen. Willst du mir wirklich alles geben? Auch dein Leben? sprich die Straße. Ja, alles. Alles kannst du haben, was ich habe und was du begehrst. Fick mich, Straße, bitte, ich zahle auch gut. Doch du zahlst mehr. Du wirst mehr zahlen, glaub mir. Du zahlst mit dir und dann legst du mich noch als Zugabe drauf. Und am Ende sind wir beide mausetot. Bleibe hier, sprach die Straße. Ich bitte inständig, bleibe hier. Sonst sterbe ich auch. Sonst muss ich auch sterben. Urlaub war für mich kein Thema. Was hätte die Straße denn so lang ohne mich gemacht? Nein, die Arbeit war mein Sonnenschein. Und jetzt ist er erloschen. Die Stadt ist tot. Die Straße ist tot. Alles dahin. Alles hin. Oh mein. Die Birne ist jetzt kaputt. Wieder eine. Nein, nein. Mein Prinz, sagt die Straße. Kusch, Straße. Nach mir hast du nichts mehr zu melden als hohle Fensterscheiben und leere Aufschriften und tote Schilder und Schaufensterpuppen, die viel zu aufrecht stehen und das Herumstolzieren von anderen, die alle nicht ich sind, die Ärmsten. Bei uns war das anders, gell, Straße? Du und ich. Oh, du mein Silberstreif. Oh, mein. Alles mein. Stütz mich mit deiner Fürsorge, du Straße, jetzt, da die Mama nicht mehr da ist. Bitte ein wenig Fürsorge für mich, Straße, Stadt, bitte. Ich bin beileibe kein Fall für die Fürsorge, aber einmal möchte ich sie doch genießen. Ganz für mich allein. Wieso hast du nicht aufgepasst, als ich es gebraucht hätte? Ich glaube, ich habe es verdient. Immer nur gearbeitet und jetzt habe ich gewiss nicht verdient, was mir geschieht. Der Überfall. Ich erkor den Falschen zu meinem Liebling. Es wäre ohne dies nur für kurz gewesen, für vorübergehend. Aber für mich heißt es nun lebenslänglich. Mord und Tod, aus, Ente. Ich soll hier bleiben. Die Straße bittet mich flehentlich, bleib doch hier, wenigstens ein bisschen, ich sterb sonst auch. Die weiß das genau, das Luder. Nein, ich bleib nicht hier. Genau, das mache ich, ich bleib nicht hier und töte damit die gesamte Straße, mein samtenes Liebespflaster. Sie geht nicht ohne mich, ich gehe nicht ohne sie, die Straße. Sie weiß es noch nicht, doch wenn sie näher besehen, ohne mich gibt es auch sie nicht, ohne mich geht es nicht und geht hier keiner aus und vorbei. Dieser schöne Laden, den hab ich so gern. Immer will ich vorbeigehen und schauen. Immer drücke ich mir die Nase an der Scheibe platt. Bilde mir sogar ein, neulich, da hätte mir jemand aus dem Laden zugewinkt. Aber das war sicher eine Vision, eine Erscheinung. So gesichtslos, so ohne Gesicht will ich dich nicht mehr. Was mache ich mit einer Straße ohne Gesicht? Jetzt habe ich sie am Hals. Was macht die mit sich selbst? Was soll ich jetzt tun, Straße? Oh, wie liebte ich die Straße, fast wie die Knaben, die so lieb mir waren. Und liebe dich noch, oh mein. Es nutzt nichts. Ich hungere so nach deinem Leib. Entschuldige bitte, dass ich kurz nach einem anderen Leib gehungert und gedürstet habe. Naja, nicht kurz und nicht einmal mehrere Male, aber jedes Mal nur kurz und immer nach Knaben, die ganz einmalig waren. Aber nur kurz, jedes Mal einmalig, das ist trotzdem zu kurz. Du siehst ja, Straße, was es mir eingetragen hat. Nie wieder werde ich meine schönen Kleider tragen können. Mein künstliches Haar, meine künstlichen Zähne. Meine künstlerischen Züge, die sind alle entgleist in meinem Tod, alle fort umgestürzt. Für mein Geschäft fallen sie aus. Oh mei, jetzt ist die Birne durch. Das hätte nicht sein müssen, nicht so früh. Die war doch noch ganz neu. Dass eine einzige Birne fehlt, das kann dich doch nicht umbringen, Straße. Doch, kann es. Es ist ja meine. Es ist mein armer Kürbis. Der Begriff Passfähigkeit, nein, Passform, also die Ausstellung des Passes. Nein, falsch, die Ausstellung der Passform nach einer Abmagerungskur, die nicht lange wirken und währen wird, egal. Dass dieser Begriff nicht mehr passt, der vor Jahren noch irgendwie gepasst hat, aber damals schon nicht mehr richtig. Der Begriff Passform passt auf keine Form mehr und in keine. Ob etwas passt, das ist völlig gleichgültig. Oh mein. Und jetzt ist die Stadt mit mir gestorben. Also sollte sie auch immer bei mir sein. Sie wollte das so. Ich bin gerührt, wie sie mich umschmeichelt. Wissen Sie was? Ich nehme sie einfach mit. Vielleicht sogar hier im Mausoleum ein neues Geschäft eröffnen, im Dunkeln. So war das nicht gedacht. All meine Pracht muss man bei Licht sehen, sonst versteht man sie nicht. Ich wollte doch auch immer, dass man mich sieht, inmitten meiner Herrlichkeiten, der Herr. Am besten man Windowshoppt am Sonntag. Da ist keiner drinnen im Laden, der einen sehen könnte. Nur die wunderbaren Waren sind da. Sie sind heute ganz allein. Wie gern leistete ich Ihnen Gesellschaft. An diesem Tag können Sie sich gegen uns nicht wehren. Wir können Ihnen aber auch nichts anhaben. Wir können Sie frühestens nächste Woche anhaben. Wir können Sie nicht wie Jagdtrophäen anlegen, wo Sie sich doch nicht wehren können. Wir können Ihnen am Sonn- und Feiertag, wenn das Geschäft nicht geöffnet ist, nicht antun, Sie mit unseren hässlichen Körpern zu verunstalten. Wir können Ihnen nichts tun. Naja, meine Gestalt ist vom Alter noch nicht allzu sehr verunstaltet. Eher Sonntag. Ich stehe und schaue. Wäre schön, wenn ich als Einzige hinein dürfte. Keine Verkäuferin wäre da. Selbstbedienung. Der Tod bedient sich schließlich auch an uns. Warum sollten wir uns nicht wenigstens bei der Umhüllung selber bedienen dürfen? Doch das Geschäft ist zugesperrt. Bei Eintritt wird alarmiert. Ich kann dort einfach nicht hinein. Dabei wäre es so einfach. Ich habe solche Sehnsucht nach diesen Dingen dort drin. Aber ich bin unfähig, sie mir zu verschaffen, damit ich ein schönerer Mensch werde. Denn davon bin ich fest überzeugt, dass sogar ich ein schönerer Mensch würde, unter diesem Regenmantel und auf, nein, in diesen Schuhen, die einen erheben und die Beine länger aussehen lassen. Das ist gut. Wer will das nicht? Ich will das ganz besonders. Meine Beine können jeden Zentimeter extra Länge gut vertragen. So, ich gehe hier nicht weg. Habe ich nicht vorhin gesagt, dass die Passform unwichtig geworden ist? Ja, dazu muss ich jetzt natürlich stehen. Aber rein muss man trotzdem. Was tun, wenn ich nicht reinkomme? Das sage ich nicht. Doch wenn man irgendwo nicht reinkommt, dann bekommt der Begriff Passform vielleicht eine ganz neue Bedeutung, da der Körper diesem Kleidungsstück ja nicht wirklich passt. Wenn man steht, sieht man größer aus. Wenn man sitzt, sieht man die Schwachstellen erst recht. Also stehen und sitzen Sie nicht. Was Sie sonst machen, geht nur Sie und Ihre Kleidung was an. Auch wenn man noch so viel von der Straße spricht, wie man von einem spricht, den man mal gekannt hat, ich kann doch nicht mehr sprechen. Oh mein, ich habe meinen Mund noch, aber das Ganze dahinter ist weg. Hinter dem Mund nichts mehr, das ihn hält. Das war doch das Wichtigste, das dahinter. Das ist nicht nur Zierde, wie bei meinen Krawatten. Ausgerechnet dort, wo die hingehören, ist in mir etwas zerbrochen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich weiß, dass die Straße das Sprechen für mich erledigen wird. Sie hat ihr Gesicht verloren und ich meinen Mund. Auch umgekehrt würde nichts gehen. Oh mein, ein bisschen was geht immer, aber nein, diesmal nicht. Die Birne ist wieder kaputt. Ich habe sie erst vorige Woche ausgewechselt, schon wieder kaputt. Ich werde die Straße ansehen. Ich werde ihr zulächeln, wie früher. Doch sie wird total hin sein. Ohne Gesicht. Gesichtslos, ohne Mund. Sie wird mich nicht mehr ansehen, weil sie selbst kein Ansehen und kein Aussehen mehr hat, ohne mich. Jedes Aussehen wurde durch mich verbessert. Dieses aber nicht. Keine Zeit mehr. Ich wünsche sofort, diese Straße zu sehen. Mein Mund passt nicht zur Straße, das verlorene Gesicht der Straße nicht zu mir. Der Wind heult durch. Die Straßenbahn heult auch, weil sie immer wieder stehen bleiben muss, wenn sie doch weiterfahren möchte. In mir heult niemand. Der Wind heult durch das Nichts. Die Straße ist fort, ich bin fort. Mach schon mal zwei. Wir gehen zusammen, Geldstraße. Weg ist weg, oh mein. Was soll man da machen? Wohin soll man da gehen, wenn nichts mehr da ist? Alles wird sterben. Wir haben das vorgemacht, die Straße und ich. Folgen Sie uns und Sie werden auch sterben, zuverlässig. Sie alle, ja, auch Sie werden sterben. Wo sollten Sie auch hingehen, um mir diese keinmalige Straße. Oh mein. Besser tot sein, als sich nicht mehr zeigen können. Wie wir. Meine Straße und ich. Wir haben ein Gesetz. Nach dem heißt es Genuss. Obwohl das manchmal viel Arbeit macht. Die Menschen wollen außer sich geraten und dabei ihr Leben sprengen. Aber wenn sie einmal herausgeschleudert worden sind, finden sie vielleicht nicht mehr zurück? Außer sich geraten, bis die Haut alle Farben spielt und aufplatzt. Ja, das wollten sie schon immer. Das ist nicht unbedingt eine grundlegende Funktion ihrer Artbehauptung, wenn die Heimkunft nicht gesichert ist. Hier steht, eine Jacke kann nicht durchsichtig sein, weil sie zum Schutz dient. Das ist lang vorbei. Obwohl es ja noch den Regen gibt. Aber der muss nichts von uns sehen. Ich habe schon hunderte durchsichtige Jacken gesehen. Das ist gar nichts. Hier ist schon eine. Sie ist ein Mantel von Raff Simons. Wenn ich etwas möchte, dann den. Was, wenn er aber nicht passt oder mir nicht gefällt, was wahrscheinlicher ist? Sobald ich ihn angezogen habe, gefällt mir der Anschein, den er in den Spiegel wirft und den der Spiegel mir natürlich sofort wieder zurückwirft. Und dann denke ich, was braucht so eine alte Ziege wie du überhaupt so einen Mantel? Was braucht sie überhaupt noch? Wieso glaubt sie noch etwas zu brauchen, da sie ja Kleidung hat, dass sie 300 Jahre alt werden könnte und hätte immer noch frische, nagelneue Sachen anzuziehen? Wie kommst du dann unbekleidet wieder raus? Aber ich bin unbelehrbar, obwohl ich schon so oft belehrt worden bin. Ich möchte diesen durchsichtigen Regenmantel probieren und dann noch das, das und das. Vielleicht hat er das ja. Mich geliebt, als Einziger. Für einen einzigen Bruchteil einer einzigen Sekunde, dass er mir den Kehlkopf und das Zungenbein von hinten zerbrach. Alles kaputt. Alles zerbrochen. So kleine Knöchelknorpel, die halten ja nichts aus. Die sind jetzt alle hin. Muss man gar nichts mehr abschneiden, ist eh alles hin. Oh mein, schon wieder eine Birne kaputt. Oh mein. Das Geheimnis der Liebe ist größer als das des Todes. Doch jetzt ist es gelöst. Hat es nach Blut geschmeckt? Nein, sicher nicht. Eher nach Parfum. Sie sagen, dass die Liebe bitter schmeckt. Aber ich weiß es nicht. Ich habe keinen Mund küssen können. Ich bin von hinten angefallen worden. Ich bin dann still gegangen, obwohl das nicht meine Art ist. Die Straße muss mit. Die muss mit mir mitgehen. Was macht das schon? Gehen Sie halt in eine andere. Dort gibt's genau dasselbe wie hier. Diese ist mit mir gestorben. Da können Sie nichts dagegen machen. Dort können Sie nicht mehr hin. Dort ist gesperrt. Endgültig. Oh mei. Hin, die Birne. Was soll's? Was macht es schon? Schauen Sie heute halt eine neue ein. Dort, wo es geglüht hat, dort ist es jetzt hin. Es muss was Neues eingeschraubt werden. Nein, geschraubt. Halt, aufhören. Danke. Es hätte eh nichts genützt. Wäre schade um die Birne, wenn unten nichts ist, wo man sie reintun kann. Wenn keine Straße mehr da ist. Die ist nämlich fort mit mir und aus. Oh mein, alles hin. Man kommt ja mit dem Schrauben gar nicht mehr nach. Da ist nichts. Da ist nichts dabei. Da ist nimmer bei mir. Da ist nichts. Da ist nichts mehr. Da ist nichts dabei. Da ist niemand bei mir. Oh mein, niemand bei mir. Niemand bei sich. Niemand. Die Straße, die Stadt, der Überfall. Teil 1. Hörspiel von Elfriede Jelinek. Mit Robert Dölle. Bettina Engelhardt. Andreas Grotka. Barbara Nüsse. Tanja Schleif. Und Johannes Silberschneider. Technische Realisation Peter Harsch. Headroom Köln. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2013. Dramaturgie und Redaktion Herbert Kapfer.